ich je an den Schießstand mit meiner Currywurst. Und da hab ich auch schon das gesehen, was ich schießen muss. Die Currywurst ist mein Freund. Heilige Currywurst. Du heilige Currywurst. Heilige Currywurst. Du bist die heilige Currywurst. Currywurst. Currywurst. Currywurst. Komm, lass uns eine Currywurst zusammen rauchen. Currywurst. Currywurst. Ey, kennst du einen guten Dealer für Currywurst? Dealer, gib mir eine Currywurst. Dealer, gib mir eine Currywurst. Dealer, das ist mein Dealer. Der Mann im Koks ist da. Mama, der Mann im Koks ist da. Mama, er ist da. Mama, der Mann im Koks ist da. Weiter kenne ich den Text leider nicht, aber er ist da. Currywurst, die Currywurst. Und jetzt die Gitarre. Gitarren-Solo! Melotron-Solo, meinst du wohl? Oh. Schlitz. Zwei Kekse über der Straße, werden überfahren. Da fragt der eine zum anderen. War ein gutes Stück, da haben wir uns mächtig ins Zeug gelegt. Machen wir erstmal eine Pause. Ja. Auf jeden Fall. Erstmal Bomben laufen. Die haben wir uns verdient. Ja, gute Idee. Kann man sagen, ja. Willst du hören, ey? Willst du hören? Kameraden an die Front. Panzerfahrer. Der Panzerfahrer und seine Frau. Panzerfahren, stillgestanden, Kameraden. Kameraden, willkommen zum Panzertreffen. Ich sammle Panzer. Ich mag es einfach, überlegen zu sein im Straßenverkehr.